1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind ein bisschen zu spät, bitten das zu entschuldigen, aber wir sind da und ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Angelo, 23, hallo. Ja, hallo, hörst du mich? Ja, sehr gut, ich hoffe du mich auch. Ja, ich habe, obwohl ich ein sehr ernstes Thema eigentlich habe, habe ich gerade voll das Grinsen auf den Lippen gekriegt, wo ich dich gesehen habe. Ich finde das echt super, dass ich mit dir sprechen darf. Ja, ich freue mich auch. Am besten guckst du gar nicht in den Fernseher, weil das irritiert. Das ist zeitverzögert. Ja, das stimmt. Dreh dich am besten rum und dann legen wir mal los. Ernstes Thema, sagst du? Ja, und zwar bin ich mit einer Frau zusammen. Die ist, ich bin 23 und sie ist 45 Jahre alt. Wir wohnen jetzt nicht zusammen. Ich bin Student, ich studiere Architektur, mittlerweile im 6. Semester und diese Frau hat mir vor nicht mal 3 Stunden, ja gut, es ist schon über 3 Stunden her, es war so gegen 9:30, gesagt, dass sie schwanger ist von mir. 45 ist sie? Ja. Sie hat auch schon einen 19-jährigen Sohn, ist geschieden, schon seit 10 Jahren oder so, wohnt mit dem Sohn in einem Haus und sie ist halt Geschäftsführerin von einem mittelständischen Unternehmen und ich habe im Juli 2010 bei ihr angefangen in der Firma, so haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Ich sag jetzt mal als Fließbandarbeiter, ich musste da in der Qualitätssicherung ein paar Sachen erledigen, haben uns dann mal abends in der Bar verabredet und was trinken gegangen und es ist dann halt dazu gekommen, dass wir im Bett gelandet sind und daraus ist dann auch eine Affäre entstanden. Ja. Ich habe damals in der zweiten Bundesliga Basketball gespielt und war mit meiner Ex-Freundin zusammen, Franzi, oh, ich so. Name ist jetzt egal. Und ich habe halt mit der Ex-Freundin schon einen einjährigen Sohn. Der ist letztes Jahr am 3. Oktober geboren. Ach so. Der ist letztes Jahr am 3. Oktober geboren. Das heißt, ich rechne da mal so ein bisschen rum. Warst du mit der Ex-Freundin noch zusammen, als du mit dieser... Ja, wir haben auch zusammen gewohnt. Ich habe sie für die Ältere verlassen. Mein Handy hat gerade gesagt, dass der Akku schwach ist. Na, du bist aber auch lustig. Du rufst an und mit schwachem Akku. So, ich suche jetzt dann mein Ladegerät. So geht's nicht. Dann können wir so lange reden, solange es geht, und dann bist du weg. Ich habe gleich mein Akkuladegerät, das muss im Schlafzimmer sein. Dann gehen wir ins Schlafzimmer. Hast du es weit? Hast du es weit? Ja, ich bin schon da. Du bist schon da. Okay. Können wir reden währenddessen du suchst, ja. Mhm. Das heißt, de facto bist du mit dieser älteren Frau noch gar nicht so ganz lange zusammen. Ein gutes Jahr oder so. Nein. Im Juli 2010 haben wir uns kennengelernt. Ja, und ich sag mal, so einen Monat später hat das mit uns angefangen. Ja, schon. Aber da warst du ja noch mit deiner anderen Freundin zusammen. Ja, aber ich habe es nebenbei laufen lassen. Ja, ist mir schon klar. Ich sag ja, so richtig mit ihr bist du dann wie lange zusammen? Ja, man kann so sagen, seit Anfang des Jahres habe ich ihr gesagt, dass ich sie liebe. Ich habe sie auch geliebt, aber mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, liebe ich Franzi immer noch. Sie ist die Mutter von meinem Sohn. Und ich sehe den Sohn auch so selten, da wir ein bisschen auseinander wohnen. Ja. Und ich weiß einfach nicht, wie ich jetzt handeln soll. Also, ich kann damit auch über niemanden sprechen. Ich habe keine Mama mehr. Meine Mama ist schon lange tot, seit 11 Jahren. Wenn ich das meiner Schwester sage, die ohrfeigt mich. Mein bester Kumpel, weiß ich auch nicht, der sagt die ganze Zeit schon, Bist du denn mit... Arbeitest du denn auch immer noch in dieser Firma? Nein, das ist ja das nächste Ding. Die Ältere, die gibt mir im Monat fast 1000 Euro, 970 Euro im Monat. Wie bitte? Du bist ein Gigolo. Du weißt, was das bedeutet. Das ist in dem Fall kein so ganz tolles Wort. Das heißt, du lässt dich für... Sie macht das ja auch freiwillig, ne? Sie sagt, du hast ein schönes Auto, das muss ja weiter finanziert werden, das ist ein Cabrio. Und du hast einen schönen jungen Körper, den will ich ab und zu haben und dann zahle ich dir 900 Euro. Ja, so hässlich bin ich nicht. Siehst du? Da haben wir's. Das heißt, du lässt dich so ein bisschen bezahlen für die Affäre. Richtig. Boah. Ja. Wie fühlt man sich denn dabei? Bis vorhin eigentlich ganz gut. Weil du jetzt gemerkt hast, es wird ernst. Ja, ich möchte nicht nochmal Papa werden. Und vor allem nicht mit ihr. Wie, also. Das heißt, ihr habt ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt? Allerdings nimmt sie die Pille. Offensichtlich nicht. Oder nicht richtig oder so. Ja. Ja, aber du hast auf jeden Fall habt ihr keine Kondome benutzt. Nein, weil sie halt am Anfang ja, aber sie nimmt die Pille. Ja. So, seit wann ist dir denn schon klar, dass du die eigentlich nicht liebst? Ungefähr, ja, so ein halbes Jahr schon. Also so komplette, richtig tiefe Liebe war eigentlich nie vorhanden. Mhm. Es war einfach, sie ist für ihre damals als Kindheit 41 eigentlich noch echt super in Schuss. Also hat einen echt wunderschönen Körper. Ja, ja, okay, geschenkt. Sagen wir so, wenn die dir das Geld nicht geben würde jeden Monat, wärst du dann auch mit der noch in so einer Affäre gewesen die letzten Monate oder die letzte Zeit überhaupt? Wahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt. Glaube ich auch nicht. Weil ich auch nebenher, wenn meine Ex-Freundin mir meinen Sohn bringt, das ist das letzte Mal war jetzt, also Sonntag vor 2 Wochen, da war ich mit ihr auch noch im Bett. Ach, mit der warst du auch noch im Bett? Ja, und also... unregelmäßig haben wir noch Sex miteinander, aber man kann so sagen... Schützt du dich denn da? Nö. Kondom nicht, nein. Nö, weil sie ja die Pille nimmt, ne? Franzi nimmt die Pille, ja. Natürlich, Franzi nimmt die Pille, klar. Und wir die andere nimmt die Pille ja auch. Und dann passiert das schon mal so. Aber dass man vielleicht auch ohne Kondom... Das hat irgendwie ins Lächerliche. Bitte? Du ziehst das gerade irgendwie ins Lächerliche. Nein, ich meine das ja ernst. Ich meine das nicht lächerlich. Ich kritisiere das, dass du da so leichtfertig mit umgehst. Auf diese Sache bezogen und natürlich auch darauf bezogen, dass man doch die eine oder andere schwere oder mittelschwere oder schwere Krankheit sich auch so übertragen. Ich gehe regelmäßig zum Arzt. Ich habe kein HIV oder Syphilis oder Chlamydien, was es alles gibt. Also ich bin sauber. Also ich habe nichts. Okay, kannst du dir natürlich heute holen, wenn du gestern beim Arzt warst. Aber egal, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Ja. Das ist eine Form von Prostitution, was du da betreibst. Ich sag's jetzt mal so ganz scharf. Eigentlich schon. Was ist denn, wenn du dieses Geld nicht... Das ist noch mein bester Freund. Der sieht das auch so. Ja, was heißt er sieht das nicht, dass ich jetzt Gigolo bin, wie du sagst, aber er sagt, es ist nicht richtig, dass du mit dieser Frau, die halt extreme Gefühle für mich hat, auch in ihrem ganzen Freundeskreis stellt sie uns immer als Paar dar. Ich finde mich da auch komisch, weil wenn ich da in so einer Runde sitze, wo alles Menschen sind, die über 40 sind, ich sitze da mit meinen 23 und bin in einem ganz anderen Wissensstand als sie. Die sind alle extrem gebildet. Also ich habe auch Abitur und studiere, aber ich habe natürlich noch nicht so eine Lebenserfahrung wie jemand, der an die 50 ist. Ja. Wir sprechen über ganz andere Themen. Ja, aber du hast dich, wir sind uns einig, Angelou, dass du dich da selbst hineinlaviert hast und dass du allein die Verantwortung dafür trägst, weil du bestechlich warst oder bist. Ja. So, und jetzt ist diese Frau schwanger. Die Frau ist sogar sehr verliebt in dich, wie du sagst. Das ist die will dich auch an sie binden. Die würde auch gerne, dass ich zu Jens mit ins Haus ziehe. Ja. So, jetzt ist sie schwanger. Ja. Jetzt wirst du, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als auch das zu... Noch nicht mal in welcher Woche. Das ist nachdem sie mir das gesagt hat, war ich vielleicht noch eine Viertelstunde da. Wie hast du denn spontan reagiert, als sie es gesagt hat? Ich habe gesagt, hast du einen Whisky da? Nein, was ich sagen wollte, jetzt musst du auch zu dem stehen, was da passiert ist. Jetzt wirst du noch höchstwahrscheinlich ein weiteres Kind haben, denn ich gehe mal davon aus, dass die Frau das haben will. Oder? Will sie es haben? Hat sie was gesagt? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so detailliert gesprochen. Da muss die noch mal ein paar Wochen anrufen. Ja, wahrscheinlich wird sie jetzt auch mal erstmal in sich gehen. Sie ist 45 Jahre alt. Welche Risiken bestehen, wenn sie dann am Ende in eine Schwangerschaft geht? Aber wenn sie es wirklich will, wirst du ein zweites Kind haben mit dieser Frau. Mhm. Und jetzt musst du, finde ich, das ist das allererst, dass du Ordnung schaffen musst hier in dieses Leben, was du da führst. Indem du ihr klar sagst, dass du nicht mit ihr zusammen sein möchtest. Indem du ihr klar sagst, dass du kein Geld mehr von ihr möchtest. Indem du ihr klar sagst, dass du sie nicht liebst. Das ist schwer. Ja, gut. Ja, leicht. Aber gut, ich kann sie nicht weiter regelmäßig anlügen und ihr ins Gesicht sagen, dass ich sie liebe. Und du hast das sogar gesagt, ich liebe dich? Ja. Heute nicht. Wann bist du da? Schämst du dich gar nicht? Ja, Was heißt schämen? Ja, da, dafür müsste man sich schämen. Man kassiert also, Kohle. Wenn man jetzt Liebe in Prozent ausdrücken könnte, ne, dann würde ich sagen, ich liebe dann die ältere Frau zu 50% und meine Ex-Freundin zu 95%. Ja, das ist ja schön, so, das ist schön gesagt, aber ich glaube dir auch nicht, dass du sie 50% liebst. Ich glaub's dir nicht. Doch, das kannst du mir glauben. Also ich könnte dir auch wirklich, ich gucke dir jetzt über den Fernseher in die Augen, aber ich könnte da wirklich dabei in die Augen gucken. Ich habe schon Gefühle für sie, aber bei weitem nicht so starke wie für meine Ex-Freundin. Mhm. Mit ihr habe ich einfach so viel Mist erlebt auch. Sie hat so viel auf so viel verzichtet, als wir zusammen waren. Mhm. Mein Lieber. Man kann Liebe nicht in Prozente. Das, ne, war jetzt das, nur so ein Beispiel. Ich weiß, war auch okay, so ausgedrückt, es so ausgedrückt zu haben. Du wirst den bitteren Weg gehen müssen, wirklich richtig reinen Tisch zu machen. Was ist denn jetzt, wenn du dieses Geld nicht mehr bekommst? Wie verändert sich dann dein Leben? Ja, mein Leben. Ich werde wahrscheinlich dann BAföG beantragen. Ich meine, ich bin jetzt im 6. Semester. Ich hatte eigentlich vor, nach meinem 7. fertig zu werden. Das wird jetzt wahrscheinlich dann doch das 8. Lebst du denn ausschließlich von diesem Geld? Nein. Wie viel Geld hast du denn noch zur Verfügung? Meine Schwester, die ist 31, die ist auch ein bisschen älter als ich. Die gibt mir im Monat auch noch ein bisschen was dazu. Allerdings habe ich ihr gesagt, also das ist von ihr bei weitem nicht so viel wie von der. Das ist halt so gesehen nur, um den Unterhalt für Joel zu bezahlen. Du schnorrst dir das so alles so zusammen, habe ich den Eindruck. Ja, also eigene Einkünfte habe ich derzeit nicht, nein. Ja. Ich lebe derzeit von dem Geld von meiner Freundin und von meiner Schwester. Von dem Geld der Frauen. Ja, richtig. Wie wärst du mal mit Jobben gehen? Habe ich. Ich war. Natürlich, so fing es ja an, hast du gerade erzählt, ja. Ja, ich habe fast 2000 Euro im Monat durch das Basketballspielen damals verdient, 10 Monate lang. Dann habe ich das Abitur fertig gehabt und musste mich entscheiden. Entweder kniest du jetzt richtig rein in deine sportliche Karriere und versuchst den Sprung in die erste Liga, wo man dann richtig Geld machen kann, 50.000 oder so im Monat. Ja. Okay, lass uns nicht über das Geld reden, Angelo. Im Prinzip habe ich jetzt alles gesagt, was ich dir als neutraler Mensch von außen sagen kann. Ohne dir böse zu wollen, sondern ich sage es dir sachlich. Mach klare Verhältnisse. Mehr kann ich dir nicht sagen. Es wird alles kompliziert für dich werden und schwierig. Das ist mir völlig klar. Aber da gibt es keinen anderen Ausweg. Denn die Zeit der Lügerei muss jetzt vorbei sein. Mhm. Das war's. Ich habe allerdings noch ein Anliegen. Ein Anliegen hast du noch? Was ist Anliegen? Also das geht um der ich den Sohn habe. Ich will den Namen jetzt nicht nochmal sagen, weil die wahrscheinlich zuhört. Und zwar hat die mir vor circa, das ist 2 Wochen her, gesagt, dass sie wohnt nämlich derzeit wieder bei ihren Eltern. Ich mache einen Vorschlag. Also, da mir die Zeit jetzt ein bisschen weckern. Ich habe ja für jeden Anruf nur mal so ein gewisses Zeitfenster. Ja, klar. Und wenn wir jetzt in ein neues Thema einsteigen, sprengt das die Grenzen. Dafür biete ich dir an, dass wir dich nochmal zurückrufen und du im Hintergrund mit meiner Psychologin das bereden kannst. Okay? Okay. Alles Gute. Danke für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch und deine Sendung ist echt super. Also ich habe die schon so oft gehört und es ist echt super, wie du den Leuten hilfst. Das ist super, mach weiter so. Ich danke dir, Angelo. Tschüss, ciao. 0800 220 5050, Sabrina, 22, guten Morgen. Guten Morgen. Sabrina, um was geht's bei dir? Eigentlich nenne ich alle Pinky und heute ist mein Pinky and the Brain Day. Moment, ich verstehe. Hä? Was? Alle nennen dich Pinky. Genau, ich werde eigentlich immer Pinky genannt. Pinky? Warum? Genau, Pinky. Weil ich einfach Pink liebe, keine Ahnung. Pink ist meine Farbe. Gut. Pinky. Dann sag ich auch Pinky zu dir, darf ich das? Ja, gerne. Hallo, Pinky. Ja, hallo, Domian. So, und du? Eigentlich wäre heute Pinky and the Brain Day, das heißt, ich wäre normal 3 Jahre mit meinem Freund zusammen, Mitbewohner, wie auch immer, wie ich das gerade nennen soll. Ja. Und der sitzt leider schon seit über einem Monat im Gefängnis. Ist das, was heißt Mitbewohner, Freund? Ist das dein Partner? Bist du mit ihm? Ja, wir waren eigentlich zusammen, wieder mal getrennt und wieder zusammen. Mhm. Und ihr wohnt auch eigentlich zusammen? Genau. Und jetzt ist er im Gefängnis seit einer gewissen Zeit. Warum? Das weiß ich leider auch selber nicht so genau, weil er darüber nicht wirklich mit mir drüber redet. Wie? Du, also ja. Hast du ihn denn schon mal besucht? Nee, also die letzten Wochen jetzt nicht, wo er drin war, weil ich einfach Angst hatte. Sitzt der in Untersuchungshaft? Ja. Vor was hast du Angst? Einfach nur vor dem Wiedersehen. Könnt ihr denn in irgendeiner Form kommunizieren, telefonieren, schreiben? Geht das irgendwie? Ja, er hatte mir jetzt zwei Briefe schon geschrieben. Ja. Und da stand halt auch drin, dass er mich zurückhaben will, weil bei uns in der Beziehung schon viel passiert. Hm. Und mit häuslicher Gewalt auch. Das heißt, er hat dir Gewalt angetan? Gegenseitig. Also mal habe ich zuerst geschlagen, mal hat er zuerst geschlagen. Hm. Aber du weißt jetzt gar nicht, warum der in Untersuchungshaft geraten ist und... Also ich weiß nur, dass er nicht zu seiner Bewährungshilfe gegangen ist und sich da gemeldet hat. Und Sozialstunden hat er auch nicht gemacht. Das heißt, aber er lag das kann, aber, nicht, das, da, kann das nicht das Einzige sein. Ja, aber da, dann muss ja vorher auch schon was vorgefallen sein, wenn er eine Bewährungsstrafe hatte. Ja, in seiner Vergangenheit. Ja, was ist... Worüber ich mit ihm eigentlich auch, also ich habe ihn kennengelernt, habe ich direkt gesagt, was deine Vergangenheit angeht, will ich nichts wissen. Warum? Ich würde immer alles wissen wollen von jemandem, mit dem ich zusammen bin. Ja, wollte ich auch, aber das wollte ich halt nicht wissen, weil ich habe ihn aus einem Obdachlosenhaus, also der hat in so einem Obdachlosenasyl gewohnt. Mhm. Der ist, also für Jugendliche ist das junge Erwachsene. Mhm. Und da habe ich ihn halt rausgeholt und dann ist er zu mir gezogen. Ja, aber mich wundert das total, weil dann redet man doch total viel miteinander. Was war früher? Wie hast du gelebt? Wie habe ich gelebt? Ja, natürlich, der hat mir viel erzählt, was er gemacht hat und so, aber so Sachen haben mich eigentlich gar nicht interessiert, weil ich eigentlich vorher nicht so Drogen konsumiert habe, wie ich es mit ihm getan habe. Ach, du hast mit ihm dann auch viel Drogen konsumiert? Ja, also ich habe vorher natürlich auch schon mal einen geraucht, so ist das nicht. Aber das ist halt sehr extrem geworden. Dennoch verstehe ich das nicht. Wenn du mit ihm viel Drogen konsumiert hast und früher nicht, ist das ja noch keine Erklärung, warum du ihn nicht gefragt hast, was war damals los? Bist du vorbestraft? Was? Ja, darum geht es eigentlich eher weniger um das, dass er vorgestraft ist. Es geht eigentlich eher darum, dass ich nicht weiß, ob ich ihn zurücknehmen soll, wenn er zurückkommt. Okay, gut. Das durch diese häusliche Gewalt und. Also, ich halte mal fest, es gibt zwei Sachen. Einmal, du sitzt ja jetzt im Knast, du weißt nicht warum. Und es gab häusliche Gewalt. Ihr habt euch gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Wer war denn schlimmer? Er zu dir? Also, ich habe mich die Anfangszeit habe ich mich nicht gewehrt. Mhm. Also, die allererste Backpfeife kam zwar von mir, aber danach war monatelang gar nichts und Wochen und da war alles gut. Mhm. Und dann ist es halt leider schon in 3 Jahren öfter vorgekommen, dass ich Schläge mit der Faust auf den Kopf bekommen habe. Hat er dich dann auch schon mal richtig verletzt? Er hat mir die Nase gebrochen. Ah ja, gut, das ist ja schon... Aber meine Nase hatte vorher einen Höcker und jetzt finde ich die schöner. Ach so, gut, also hat es mal auch was Gutes, aber eigentlich ist das nicht zum Lachen. Ja, das weiß ich, aber... Das ist nicht zum Lachen. Wie oft kam das denn vor, dass diese häusliche Gewalt stattgefunden hat? Also leider in 3 Jahren nicht selber oft. Sehr oft? Ja. Hm. Und es ist leider auch passiert, dass ich mir fast den Arm abgehackt habe. Dass du dir fast den Arm abgehackt hast? Ja. Wie soll ich das verstehen? Ich habe mir mit einem großen Messer einfach auf den Arm draufgehauen. Da sind jetzt so 2 Schnittwunden gewesen, die waren bis auf den Knochen runter. Du dir selbst? Ja. Warum? Weil ich auf Drogen nicht klarkam in dem Moment und er sich mit mir gestritten hat. Im Prinzip kam ich nur auf das Streiten nicht klar. Ich wollte, anstatt bevor ich ihn verletze, lieber mich verletzen. Das heißt, du kamst auf Drogen nicht klar. Das heißt, du hattest da Drogen genommen. Ja, ich kam eigentlich schon auf die Drogen klar, aber auf diesen Streit kam ich nicht klar. Was für Drogen habt ihr denn immer so genommen? Also hauptsächlich kiffen wir abends, weil meiner Meinung nach ist da nichts Schlimmes dran. Ja, kommt auf das Maß an? Ja, ist nicht viel. Ja, aber es hat ja zu Komplikationen zum Beispiel geführt bei euch. Was gab's noch Eher die Amphetamine und der Alkohol bei ihm. Ah ja, gut, da haben wir eine ganze Menge. Wenn das als Cocktail ist das. Also Alkohol hat er nicht viel getrunken, aber wenn er halt mal getrunken hat, dann ist es immer eskaliert. Pinky, ich habe so einen Grundsatz. Wenn wenn es um das Thema Gewalt geht in Beziehungen. Ich sage so immer, dass man das vielleicht einmal noch verzeihen könnte, wenn die Situation irgendwie erklärbar wäre oder man sehr emotional geladen ist und man sich hinterher entschuldigt. Wenn so etwas öfter vorkommt, ist das für mich ein ganz klarer Grund, sich von einer Person zu trennen. Dafür gibt es keine Entschuldigung, wenn man so wenig Respekt vor der anderen Person hat und sich so wenig beherrschen kann. Nee, durch das Schlagen ist es halt auch leider passiert, dass ich halt fremdgegangen bin. Ja, siehst ja, da ist ja alles irgendwie durcheinander und kaputt bei euch. Da ist ja, da ist dieses Schlagen ja nur ein Mosaikstein in der ganzen Geschichte. Dann gehst du fremd, da gibt es den Alkohol, gibt es die Drogen. Dann hat er jetzt irgendwas angestellt, dass er im Gefängnis sitzt. Das klingt ja nur alles andere als wie eine harmonische oder gute, solide Beziehung. Das ist alles kaputt. Das klingt wie kaputt. Was empfindest du denn für den noch? Also jetzt, seitdem er weg ist, ist es auf jeden Fall so, dass ich ihn sehr, sehr stark vermisse. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das nur Vermissen ist oder ob das wirkliche Liebe ist, wie es vorher mal war. Das kann ich nicht einschätzen, weil schon zu viel passiert ist. Mhm. Vielleicht ist es nur so ein bisschen der Schock, alleine zu sein und nicht zu... Nee, damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Also ich habe vorher auch alleine gewohnt und meine Eltern haben mich eigentlich auch schon immer allein gelassen. Ich war im Heim und so Sachen. Du bist 22. Was machst denn du so vom Beruf? Oder also ich bin im Moment leider noch auf Depressionen krankgeschrieben. Hoffe aber, dass ich eine Ausbildung als Tischlerin machen kann. Super, guter Beruf. Mhm. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich super. Das heißt, da gibt es noch eine Problemebene bei dir, nämlich deine Erkrankung, die Depression. Ja, das ist erst mit der Zeit gekommen, als ich mit ihm die Beziehung angefangen habe. Vielleicht ist ja das durch ihn auch gekommen. Ja, das ist auch genau das, worauf ich hinaus wollte, dass ich, ich Angst habe, dass er mir die letzten 3 Jahre zu viel versaut hat, weil ich war vorher fest arbeiten und mittlerweile, weißt du, was ich glaube? Mit meinem Arm, das geht auch nicht mehr so richtig. Ja, das war ja eine schwere Verletzung, die du dir da zugefügt hast. Ja, das waren 32 Stiche, also das sind zwei, hängt... Am Ellenbogen fängt das an, nach runter auf dem Unterarm. Das wurde im Krankenhaus dann richtig ordentlich behandelt und genäht? Das wurde nur zugenäht und danach bin ich wieder nach Hause gefahren, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte gar keinen Bock, im Krankenhaus zu bleiben. Mhm. Sabrina, oder besser gesagt Pinky, ich glaube, dass du das alles selbst richtig blickst. Du hast es gerade jetzt alles formuliert. Ich glaube, dass nämlich genauso wie du es erahnst, dass der Typ dir nicht gut tut, dass der dein Leben zerstört und dass du auf eine Bahn jetzt gekommen bist, auf die du wahrscheinlich alleine gar nicht gekommen wärst. Nee, darauf bin ich erst gekommen, als ich hier, also ich bin da, wo ich mit ihm wohne, neu hingezogen mit ihm zusammen. Und ich kann nicht so wirklich mit Frauen, keine Ahnung warum, habe ich halt... vier Jungs kennengelernt und die waren auch mit zu Hause, haben das abends mal mitbekommen. Und die haben mir auch eigentlich so erst die Augen geöffnet. Also, ich würde dir sagen, oder ich würde nicht dir sagen, sondern ich sage dir, dass ich finde, du nimm das als Chance jetzt, dass er weg ist, nimm das als Chance, dich von ihm zu trennen. Du kannst es ja auch erstmal so für dich vielleicht zurechtlegen, dass du dich auf Zeit von ihm trennst, um mal zu sehen. Ja, das haben wir schon probiert, weil wir haben eine Dreizimmerwohnung, wir haben jeder getrennte Schlafzimmer. Nicht in einer Wohnung, wenn dann schon richtig. Also ganz, ganz komplett voneinander getrennt. Trenn dich von dem. Nicht auf Zeit. Ich berichtige mich. Ich glaube, es ist gut, wenn du richtig von dem wegkommst. Es ist für dein Leben gut. Versuche, dein Leben wieder zu ordnen. Lass dich ordentlich behandeln und sieh zu, dass du eine Lehrstelle als Tischlerin bekommst. Dann geht's bergauf. Und lass die Finger... Ja, das sieht eigentlich schon zu 90% super aus mit der Ausbildung. Super. Das heißt, da hast du was im Visier. Das könnte klappen. Ja, genau. Das habe ich aber auch leider erst hinbekommen, mich überhaupt darum zu kümmern, seit er auch weg ist. Ja, hör mal. Du sagst ein Argument nach dem anderen, das mir sagt, sie muss von ihm weg. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen schwer, klar, ihr habt viel miteinander durchgemacht, sagst du, ihr kennt euch schon eine ganze Weile, dann ist es noch ein bisschen schwierig im Moment, aber es ist der richtige Weg. Geh von ihm weg, geh von ihm weg. So, und in Sachen Depression möchte ich, dass meine Psychologin noch mal ein paar Worte mit dir spricht. Einverstanden? Okay. Dankeschön. Liebe Pinky, du legst auf und die Sabine, das ist meine nette Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute, alles Liebe wünsche ich dir. Ich Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1:28 Uhr und jetzt möchte ich euch unser Thema morgen sagen. Unser Thema morgen heißt Verrat. Und ich möchte gerne mit Opfern von Verrat sprechen, also die schon Opfer eines Verrates waren, also zum Beispiel deren Lebensgeheimnis öffentlich gemacht wurde, verraten wurde, deren Vertrauen aufs Schlimmste missbraucht wurde oder die von jemandem angeschwärzt wurden. Und ich möchte auf der anderen Seite auch sehr gerne mit Verrätern sprechen. Warum habt ihr jemanden verraten, angeschwärzt? War es vielleicht eine Notwehrsituation, ein Racheakt oder habt ihr heute ein schlechtes Gewissen oder sagt ihr, das war halt so und da stehe ich zu? Also Verrat heißt das Thema morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wenn ihr gerne euch äußern wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. So, weiter geht es mit Hans-Joachim und Hans-Joachim ist 59. Hallo, ich grüße dich, Jürgen. Hans-Joachim. Ich grüße dich. Ja, um was geht's? Du, ich habe im Internet eine Frau kennengelernt, die hat MS. Ja. Und ich war so dumm und doof und habe ihr mal gesagt, als sie mich gefragt hat, ob ich mit ihrer Krankheit zurechtkommen könnte, habe ich gesagt, weiß ich noch nicht. Und seitdem ist Funkstille. Sie hat mich vorher ständig angerufen, die hat sich auch an die Zeiten gehalten. Nur sie hat ihre Telefonnummer unterdrückt, weil sie schon so viel Pech gehabt hatte, auch mit Internet. Ja. Die Leute wollen nur immer Sex und dann sind sie verschwunden. Ja. Oder sind erst gar nicht zum Date erschienen. Ja. Wie lange seid ihr denn jetzt in Kontakt gewesen? Ein Jahr. Ein Jahr schon? Ja. Ein Jahr. Und wann hat sie dir das offenbart, dass sie MS erkrankt ist? Vor einem halben Jahr. Und jetzt vor kurzem hast du erst gesagt, du weißt nicht, oder ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit deiner Krankheit zurechtkommen kann. Weil sie kann nur noch am Rollator gehen. Ja. Ich wohne im ersten Stock, ich weiß gar nicht, wie sie hochkommen soll. Ich meine, ich bin jetzt auch bereit, wenn es sein muss, hier einen Treppenlift einzubauen. Ich habe mit einem Freund zusammen, der ein eigenes Haus, mir gehören zwei Wohnungen. Ich habe also 150 Quadratmeter in etwa. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Wie lange herrscht denn jetzt Funkstelle zwischen euch beiden? Ach, seit einem halben Jahr. Ach so, nachdem sie dir das gesagt hat, hast du dann diese Antwort gegeben. Und seitdem ist gar nichts mehr? Gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass sie in Essen studiert an der Uni, und zwar Theologie und Psychologie. Aber ich denke, die Studenten müssen sich doch eintragen oder so. Oder einschreiben, wie man das nennt. Ja. Dann müsste doch die Uni mir sagen können, so viele MS-Kranke gibt es ja gar auf der Uni garantiert nicht. Ich kenne ihren Vornamen, die heißt Julia. Ja, die werden natürlich nicht die Adresse rausrücken. Ich werde das über unser Einwohnermeldeamt machen. Ich arbeite bei der Stadtverwaltung in Dattel. Ja, aber ich weiß nicht, dürfen die Ämter das ganz einfach rausgeben? Aber egal, lass uns mal über grundsätzlich sprechen. Ja. Hast du denn dann nochmal ihr eine Mail geschrieben oder sie? Die hat mir nichts gesagt, keine Telefonnummer, die hat sie unterdrückt. Aber wie habt ihr denn dieses eine Jahr miteinander kommuniziert? Übers Telefon, sie hat mich immer angerufen. Ach so, nur übers Telefon? Ja, ich muss dir sagen, ich bin blind. Ach, du bist blind? Ja. Ah, verstehe. Ich habe allerdings eine eigene Wohnung. Ich habe quasi zwei Wohnungen, habe ich dir ja schon erzählt. Und ich möchte gerne, dass sie zu mir kommt. Ja, nur übers Telefon und kennengelernt, aber über... Internet. Das schon über Internet. Ja. Und keine Mails ausgetauscht, keine Mailadresse? Nein. Nein. Du könntest doch, es gibt ja so Blindengeschichten. Ich weiß, ich habe einen PC mit Blindenschrift. Ja. Und jetzt ist geht sie nicht mehr ran oder ist das Telefon ganz ausgeschaltet? Hat sie eine andere Nummer? Ich habe ja keine Telefonnummer. Ja, hat sie dich denn immer angerufen in diesem Jahr? Die hat mich immer angerufen. Du hast die nie zurückgerufen in diesem Jahr? Nee, konnte ich doch nicht. Die hat doch die Nummer unterdrückt. Ja gut, aber da fragt man doch mal. Hier, gib mir doch mal deine Nummer, falls ich dich mal anrufen will. Nee, wollte sie nicht, weil sie so schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Ach du lieber Gott. Ist kompliziert. Ja, das ist aber auch kompliziert. Wenn man sich ein ganzes Jahr schon kennt am Telefon ja, und gibt ja. dann nicht mal die Telefonnummer raus. Lieber Himmel, also ein bisschen Vertrauen muss, auch wenn man schlechte Erfahrungen hat, muss man ja... Also sie hat mir ständig gesagt, dass sie mich liebt. Sie ist wesentlich jünger, aber da sie hat gesagt, das macht ihr nichts aus, weil ich sehe auch wesentlich jünger aus. Also mich schätzen die meisten, die mich nicht kennen, auf 45. Aber du bist ganz offen damit umgegangen und hast ihr gesagt, dass du blind bist. Ja. Ja. Wie hat sie darauf reagiert? Die hat gesagt, das macht ihr überhaupt nichts aus. Sie hat schon mal eine blinde Frau, eine ältere, gepflegt. Mhm. Und du hast, wie du es gerade erzählt hast, hast gesagt, du bist dir nicht sicher, ob du darauf klarkommst. Ja, du, richtig. In welchem, das kann man ja in verschiedenen Tonlagen sagen. Wie Nein, ich habe das normal in ruhigen Ton gesagt. Weil ich habe ja auch gesagt, ich weiß doch gar nicht, wie du in meine Wohnung kommst. Ich wohne ja im ersten Stock. Ja, gut, das sind natürlich Sachen, die man dann im ersten Moment vielleicht auch bedenkt und über die man, die man dann nachdenkt. Ich meine, ich bin ja jetzt auch bereit, dass ich so einen Treppenlift einbauen lasse, wenn das wäre im Altbau, wenn das geht. Ja. Weil ich kriege ja auch einen Zuschuss von der Krankenkasse. Mhm. Und ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich verdiene genug Geld. Ich habe mit Blindengeld im Jahr so 30.000 Euro netto. Und was machst denn du beruflich? Ich bin Telefonist bei der Stadt und ich gebe auch die Auskünfte weiter. Also wenn einer, sagen wir mal, zum Beispiel sagt, ich möchte den Termin beim Jugendamt absagen, weil ich krank bin. Verstehe. Mhm. Als du das gesagt hast, dir ist nicht ganz klar, wie du darauf... Da hat sie nur gesagt, ich wünsche dir alle das Beste und dann war nichts mehr. Es gab kein etwas längeres Gespräch danach nochmal? Nein, sie hat dann sofort aufgelegt. Ja, sie war beleidigt, sie war am Bein. Das, das klingt schlecht. Und seit einem halben Jahr hat sie dich nicht noch einmal angerufen? Nein. Weil ich möchte sie gerne um Verzeihung bitten, aber wie soll ich das machen, wenn ich nichts habe? Ich verstehe. Du möchtest sie um Verzeihung bitten und möchtest ihr sagen, dass du darauf klarkommst, nachdem du dir einiges jetzt ausgedacht hast. Ja, ich komme damit auch klar. Und würdest du gerne? Ich müsste ihr bei mir in der Wohnung, wenn sie auf den Balkon möchte, da würde ich ihr auch drüber helfen. Das ist ja logischerweise eine etwas höhere Kante, damit wir kein Wasser in der Wohnung kriegen. Ne? Was machen wir da jetzt? Ja, wenn ich das wüsste. Wie heißt denn die Schöne mit Vornamen? Julia. Oder ich müsste eventuell, aber ich weiß nicht, ob sie die Essener Zeitung liest. Ja, also vielleicht hört Julia uns zu. Ja. Ja, könnte ja sein. Und sie hat jetzt gehört, was du sagst und dass dir das sehr leid tut. Dann könnte ja Julia, liebe Julia, solltest du zuhören. Mensch, ruf ihn doch nochmal an. Das kann man ja im ersten Moment auch mal so hinsagen. Ich weiß nicht, ob ich darauf klarkomme. Und er hat es ja jetzt gerade glaubwürdig uns rübergebracht, dass er dich offensichtlich wirklich sehr gerne mag. Und er hat sich schon Gedanken gemacht, wie man das da umbaut in der Wohnung. Ja, weißt du, Junge, ich habe auch schon mal einen Selbstmordversuch gemacht. Nee, das vergiss mal schnell wieder. Das ist der Fall. Hat ja auch nicht geklappt. Du hast nicht nur daran gedacht, sondern du hast es auch schon versucht? Ich habe es versucht. Ich habe 40 Blutdrucksenkungstabletten genommen und dabei hat nichts funktioniert. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Das ist nicht der Fall. So, wenn du jetzt da über das Amt irgendwas rauskriegen kannst, ja gut, dann versuch es. Also wenn das alles legal ist, dann versuch doch wirklich alle legalen Wege, um ihre Adresse rauszukriegen. Weißt du was, Jürgen, denn ich liebe sie wirklich. Ja, das habe ich mir schon gedacht jetzt und habe ich da rausgehört. Mensch, würde doch Julia zuhören, dann wäre die Sache ganz leicht zu lösen. Dann wäre sie ja einfach, ne? Aber vielleicht habe ich ja die Hoffnung, dass sie morgen einfach mal anruft, ne? Ja, wenn sie jetzt zuhört, dann müsste die dich noch heute Nacht anrufen. Oder noch heute Nacht melden. Ja. Ich bleibe ja auch extra auf noch. Ja. Also, liebe Julia, ruf ihn doch bitte mal an. Und lass mal fünfe gerade sein, was er damals gesagt hat. Ja, man muss ja auch mal verzeihen können. So sehe ich es auch. Ja. Hans-Joachim, ich würde an deiner Stelle, wenn dir so viel dran liegt, wirklich alle Hebel in Bewegung setzen und versuchen, die Adresse rauszukriegen. Wie ich dir schon sagte, versuche ich das ja über unser Einwohnermeldeamt. Ja, dann versuche es. Die brauchen ja nur sagen, dass wir ihr einen Brief schicken müssen. Genau. Aber nochmal für dich so, für die Zukunft. Ja. so ein ganzes Jahr würde ich mich auch nicht hinhalten lassen. Da hätte ich schon auf jeden Fall mal die Telefonnummer von dem anderen, von der anderen Seite auch erfragt und erwünscht. Ja, aber die steht ja auch nicht im Telefonbuch. Nein, aber sie hätte sie dir ja damals mal geben können. Ja. Ja, das finde ich. Aber wollte sie ja nicht. Ja, aber das finde ich auch nicht von ihr in Ordnung. Nein. Dann hat sie dir auch nicht viel Vertrauen geschenkt. Sehr wahrscheinlich. Ja. Aber obwohl sie mir ständig gesagt hat, dass sie mich liebt, sie will mich auch heiraten. Ja, naja, so weit sind wir noch nicht. Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht. Nee. Hans-Joachim, ich drücke dir die Daumen, dass die Sache funktioniert und vielleicht, wie der Zufall es wollte, vielleicht hat sie zufällig heute Nacht den WDR eingeschaltet. Alles klar. Alles Gute. Ich danke dir. Deine Sendung ist super. Ich danke dir vielmals. Okay, tschüss. Der Hans-Joachim. Leni, 64. Hallo Leni. Hallo. Ja, Leni, um was geht's? Ja, es geht darum, dass meine Mutter verstorben ist vor 8 Wochen. Ja. Und ich kann nicht trauern. Und das belastet mich natürlich schon. Ich vermute mal, dass deine Mama sehr alt geworden ist. Ja, 91. 91, ja. Ist sie plötzlich verstorben? Es ging ihr sowieso nicht so gut, altersmäßig, kann man sagen. Und dann ist sie gestürzt in der Nacht und ist ins Krankenhaus, hatte einen Hausnotrufdienst, dann hat sie wieder nicht eingeschaltet und dann musste sie ins Krankenhaus, ist auf die Intensiv gekommen und dann hat sie 2 Wochen noch dort gelegen und dann ist sie gestorben. Mhm. War sie bei Bewusstsein noch die 2 Wochen? Nee, nicht mehr richtig. Ja. Also es war, sie konnte auch beim Atmen, konnte sie nicht mehr richtig, also es war nicht mehr richtig. Mhm. Hast du dich denn von ihr verabschieden können? Das war nicht richtig möglich, weil sie nicht mehr so bei sich war. Mhm. Und sie ist dann auf der Intensivstation gestorben? Nee, auf der Intensiv, ne? Die haben die ein paar Tage auf der Intensivstation gelassen und dann haben sie ins Zimmer gestellt. Also in ein Zimmer rein und da war zwar noch eine andere Frau dabei, die hat dann gebeten, ob sie nicht rausgehen, weil sie immer so bei jedem Atemzug eben entsprechend hat man das gehört. Also es war nicht, es war schon belastend, auch für, wenn man dann dabei war. Ne? Ja. Warst du denn im Todesmoment vor Ort? Nein, im Todesmoment waren wir nicht vor Ort, mein Mann und ich. Mein Bruder ist, ich habe noch einen Bruder, der so 2-mal im Jahr dann seine Mutter besucht hat. Also ist so gewesen, mein Vater ist gestorben vor 9 Jahren, ganz plötzlich an einem Aortenaneurysma. Mhm. Innerhalb einer Viertelstunde war er tot und dann wollte sie unbedingt zu uns hierher. Obwohl sie eigentlich immer mein Bruder der Liebling war, habe ich sowieso nicht verstanden. Aber ich hatte vorher schon ständig für sie, für Wohnungen bezahlt und für alles. Ich war viel zu jung, als man mir das praktisch aufgedreht hat. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich dann eine Wohnung gekauft hier im gleichen Haus, war zur gleichen Zeit ist einer gestorben. Ach so, wo du auch wohnst? Ja, im gleichen Haus, ja. Im Erdgeschoss. Und da ist die Mama dann hingekommen? Wir wohnen im ersten Stock. Mhm. Und dann habe ich die Wohnung gekauft, aber voll finanziert durch die Bank. Also ich sitze jetzt mit fast 65 Jahren auf 152.000 Schulden. Mhm. Und wir haben es aber behindertengerecht herrichten lassen, komplett entkernt. Mhm. Und aber ein richtiges Dankeschön habe ich eigentlich nie von ihr bekommen. Also mein Mann, der hat sehr viel geholfen. Also das musste ja, ich habe keinen Führerschein, der hat ihr also, wenn sie was haben wollte, hat sie alles gekriegt. Wie war denn dann so die Stimmung zwischen dir und deiner Mutter? Ja, das kann man sich ja vorstellen, also nicht so... Eher angespannt. Ich meine, ich habe etwas angespannt, ja. Ich habe mir so nichts merken lassen viel, aber ich habe gedacht, naja, es ist halt eine alte Frau, ne? Aber ich fühlte mich dann schon schlecht behandelt. Ja. Und der Bruder? Und der Bruder wohnte wie viele Kilometer entfernt dann? Nee, die wohnt im gleichen Haus. Nee, der Bruder wohnt wie viele Kilometer entfernt? 300. 300. Also da, wo sie vorher herkam. Wo sie vorher kam, genau. Ja. Und da hätte sie ja alleine nicht bleiben können und von dort wohnt er 80 Kilometer weg. Mhm. Und aber er ist noch nie oft gekommen und während der Zeit hier ist er fast 2-mal im Jahr gekommen für ein paar Stunden. Wie erklärst du dir denn, dass er immer der Liebling von deiner Mutter war. Dass er immer der Liebling war. Ja, das kann ich mir nur so erklären. Sie hat einen Bruder gehabt, der im Krieg gefallen ist. Und das war der, sie waren zu 6 Geschwistern und das war der absolute Liebling aller. Mhm. Und dem sieht mein Bruder ähnlich. Ach so, verstehe. Und das heißt, das war deine ganze Kindheit und Jugend, war das so das Gefühl? Ganze Kindheit und Jugend und war so. Und ihr beiden seid die einzigen Kinder? Ja. Ja. Die war also, ich war die von der anderen Seite, von meinem Vater her. Und er war eben von, sah so aus wie er und als, ich nicht. Als du dann von der Todesnachricht gehört hast. Ja, es war halt so, er ist dann die letzten Tage ist er gekommen. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, also wie es jetzt aussieht, könnte es zu Ende gehen. Mhm. Und ob er sich dann nicht doch mal blicken lassen wollte, ne? Mhm. Und dann hat er dann das gemacht, dann ist er erstmal einen Tag gekommen, dann ist er wieder weggefahren. Mhm. Und dann kam er dann und ist dann 4 Tage geblieben. Ja. Und dann ist das noch hinterher in der Predigt beim Friedhof so dargestellt worden. Er hat sie gepflegt. Ja. So, während also der Zeit war er nämlich in Portugal 4 Wochen in Urlaub. Also ich verstehe schon, du fühlst dich eigentlich dein ganzes Leben und bis jetzt hin zum Tod ungerecht behandelt. Ja, ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich wollte gerade auch nicht mehr was. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, eine eigene Familie zu gründen. Ich habe immer nur gearbeitet und habe ich habe zwar Karriere gemacht. Mein Bruder hat 18 Semester studiert, davon 5 Semester Betriebswirtschaft, die hat er geschmissen und dann 13 Semester Geschichte, Philosophie. Ja. Und ich habe eine Einzelhandelskaufmannslehre gemacht. Und habe dann aber viele, viele Lehrgänge gemacht, bis ich Geschäftsführerin von der Körperschaft öffentlichen Rechts geworden bin. Okay, verstehe. Ist denn auch noch von Seiten deiner Mutter auch noch Geld? Nein, lass mich mal fragen. Ist denn auch noch Geld zu dem Bruder mehr geflossen als zu dir? Auch das ist nämlich auch ein Problem, weil also ich habe für meine Ausbildung, ich habe noch nicht mal für Ständerhilfe habe ich Geld bekommen. Mhm. Und im ersten Jahr hatte ich nicht meinen Wintermantel, den hat der Chef gesagt, ich gebe dir jetzt 100 Mark, aber wenn du wiederkommst, hast du einen. Mhm. Und wir hatten also viel, das war ein Restbauernhof und das alte Haus, das musste ich dann haben und das Land, was noch da war, ist verkauft worden und da hat er rund 100.000 Mark gekriegt. So. Und ich habe Leni, jetzt muss ich dir mal was sagen. Da wunderst du dich, dass du nicht richtig. Ich habe das aber nicht gewusst. Und da wunderst du. Ich habe das erst erfahren, als ich die Sachen zusammengeräumt habe für den Umzug. Dann habe ich, da waren 2 alte Koffer, habe ich erst gedacht, die guckst du gar nicht an. Okay, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Leni, ich habe es verstanden. Und da wunderst du dich, dass du nicht trauern kannst. Kannst du einfach nicht. Nein, lass mich doch mal, hör doch mal zu. Da wunderst du dich, dass du nicht trauern kannst, wenn du so ein verspanntes und eigentlich auch sehr schlechtes Verhältnis zu deiner Mutter hattest, eigentlich so voller Aggressionen auch bist. Da kann man doch auch nicht trauern. Ich bin eigentlich nicht voller Aggressionen, sondern ich bin schlicht traurig, aber da waren ja noch viele Sachen, wenn ich die haben sie ja gar keine Zeit, die sich alle anzuhören. Nein. Natürlich gibt das eine Aggression und auch einen Widerstand, wenn man so etwas erlebt hat und so etwas hört, was du mir gerade erzählt hast. Und ich habe ja die Wohnung so entkernt und instand gesetzt, dass sie wirklich behindertengerecht gewesen. Ja, das hast du alles gerade gesagt. Ja. Ich höre aus deiner, wie du das erzählst und auch aus deiner Stimmlage, so viel Enttäuschung und so viel wenig Anerkennung, das Gefühl, dass man wenig anerkannt wurde, wie das gar nicht so. Und auch dann mein ist Mann nicht. Ja, und dann ist es natürlich wirklich sehr schwierig, mit so einem Tod umzugehen, weil die Norm erfordert ist, dass man traurig ist, aber eigentlich bist du gar nicht so richtig traurig. Dich beschäftigt die Vergangenheit, das ist also, du bist hin und her gerissen. Ich bin nicht so richtig, ich kann nicht richtig so, wie man normal, als mein Vater gestorben ist, da habe ich wirklich tief getrauert. Vielleicht musst du in diesem Fall ja auch gar nicht so tief trauern. Aber weil er das nicht gemacht hat und er ist auch von meiner Mutter nicht gut behandelt worden. So, dann, also, jetzt kommt das auch noch hinzu. Vielleicht das kommt auch noch dazu, vielleicht ja. musst du ja gar nicht so sehr trauern. Da muss man auch mal anerkennen, dass man vielleicht einfach ein schlechtes Verhältnis zu einem Menschen hatte, auch wenn es die Mutter ist. Und dass die Mutter vielleicht auch nicht so sich so gut einem gegenüber verhalten hat. Ich sage immer etwas, was man vielleicht nicht sagen soll. Ich sage, das ist die Frau, die mich geboren hat, aber es ist nicht meine Mutter. So, siehst du, boah, was ist das für ein Satz? Was ist das für ein Satz? So, mit diesem Satz entlasse ich dich jetzt mal und gebe über zu meiner Psychologin. Die wird jetzt mal mit dir besprechen, wie. Weil ich war auch als Kind schon an allem schuld und eine Sache kann ich Ihnen nur noch sagen. Ich habe so eine kieferorthopädische Behandlung gehabt und das war ein sehr bekannter Arzt, den sage ich natürlich nicht. Und der hat gesagt, Ihre Tochter ist ein typisch zurückgestoßenes Kind. Mhm. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, es käme von Nachbarn und sowas. Und dann hat er gesagt, Frau sowieso, das kommt aus der Familie. Der hat das genau durchschaut schon. Und hat mir über die Backen gestrichen, ich war damals vielleicht 9 Jahre alt, hat ihm über das Backen gestrichen und hat gesagt, armes kleines Mädchen. Leni, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich wieder an. Das ja. heißt, eine Mitarbeiterin von mir, die Sabine, ruft dich an. Alles, ja. alles weitere im Hintergrund. Okay? Mhm, gut. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Verrat. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich schon mal verraten gefühlt haben. Also jemand hat euer größtes Geheimnis ausgequatscht, veröffentlicht oder wie auch immer irgendwo ausgeplaudert. Oder jemand hat euer Vertrauen aufs Schlimmste missbraucht oder jemand hat euch angeschwärzt. Dann möchte ich gerne mit Verrätern sprechen. Warum habt ihr einen Menschen verraten? Habt ihr ein schlechtes Gewissen oder steht ihr im Nachhinein dazu? Das Thema heißt morgen Verrat und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen ab 0 Uhr geschaltet. Hier ist Regina und Regina ist 54. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Regina. Ich würde gerne über meinen Nachbarn sprechen. Also da habe ich ein Verhältnis mit, schon seit 4 Jahren ja. oder 4,5 Jahren. Und das ist Folgendes. Ich bin mit ihm so zusammen, das war also zu seinem Frühstück morgens, bevor er zu der Arbeit geht. Und bevor er Zeitungen austrägt, trage ich manchmal mit ihm aus. Dann mache ich Frühstück, dann kuscheln wir eine Stunde. Mhm. Dann geht er arbeiten, dann kommt er nach Hause. Dann sind wir wieder zusammen, dann kochen wir meistens zusammen, nicht immer, aber ab und zu. Mhm. Ab und zu schlafen wir miteinander, aber das Ganze zieht sich immer nur von Montags bis Freitags oder von Montags bis Samstags mittags. Und ab Samstagmittag kommt dann eine andere Frau. Och. Die bleibt dann bis Sonntagabend. Und dann aber du bist Solo, ne? Das ist. Ich bin Solo. Du bist Solo. Und er ist eigentlich auch Solo. Er ist auch Solo. Ja, und da kommt aber dann eine andere Frau. Ja. Wer ist das? Und das ist dann, also ich möchte jetzt den Namen nicht. Nein, nennen. Natürlich nicht. Jedenfalls, das ist dann auch eine Bekannte, die er hat, auch schon länger. Und also seine zweite Freundin. Seine zweite Freundin. Und da bleibt er dann das ganze Wochenende mit zusammen. Und ich kriege natürlich dann alles mit. Ich bin dann also schon verletzt, wenn er sie mit irgendwo in eine Gaststätte nimmt oder irgendwo aus. Du siehst das ja? Oder kriegst du es im Hausflur mit, wenn man da irgendwie schüttelt? Ja, und wenn wir uns sehen, tun wir so ganz nur so locker, als wenn wir nur so ganz locker. Das ist ja kurios. Ist der, wohnt er genau über dir oder sagt nebenan. Und Mund, jetzt habe ich natürlich gerade eine Assoziation. Hörst du, wenn die miteinander schlafen? Ja, das höre ich auch. Das hörst du? Ja, ich kriege die heißen Sexspiele von ihm alles mit. Also und dann laufe ich also vor. Ganz ehrlich, jetzt unter uns beiden Betschwestern, hörst du es so oder gehst du mit dem Ohr an die Wand richtig? Nee, ich höre es so. Du hörst es so? Ja, also ich würde es auch hören, wenn ich da bei dir sitzen würde. Ja, du würdest auch hören. Dann geht da die... Also da geht die Post ab die und ich denke dann, also das kann doch nicht wahr sein, das ist doch mein Schatz und der hat sie wohl nicht mehr alle und dann möchte ich am liebsten, ich habe einen Schlüssel, dann möchte ich dann damit reingehen und den zur Rede stellen, aber... Kann ich so gut verstehen. Ich habe ihm versprochen, dass ich das also nicht mache und er kann sich auf mich auch 100%ig verlassen, aber es demütigt mich schon. Und natürlich. Seit 4 Jahren bist du mit dem zusammen. Geht das auch seit 4 Jahren mit dieser Freundin so? Ja. Nee, mit der Freundin geht es erst seit einem Jahr. Ach so, die hat er sich dann zusätzlich zu dir geholt. Ja, aber das ist nicht die einzige. Der hatte also in den 4,5 Jahren bestimmt schon 6 oder 7 Frauen. Immer so Sonntagsfrauen? Immer so Wochenendfrauen. Und einmal die Woche geht er dann auch zu ihr. Oder ging er dann zu der anderen. Und wenn ihr beiden so mit, redest du denn offen mit ihm darüber, dass dich das verletzt? Ja, er sagt dann immer, mach dir keinen Kopf. Ich bin ein freier Mann, er ist zweimal aufs Maul gefallen, wie man so schön sagt. Mhm. Und er will keine feste Beziehung, so wie ich mir das vorstelle. Du allerdings möchtest die feste Beziehung? Ja. Und da prallen natürlich jetzt Welten aufeinander. Ja, und irgendwie... Er sagt ganz klar, ich will es nicht. Ja. Und besteht darauf, dass er ein freier Mann ist. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Jedenfalls weiß ich, also mein Leben ist ganz auf diesen Mann ausgerichtet. Ich habe noch eine erwachsene Tochter, die lebt bei mir, und ich habe noch eine Mutter, da kümmere ich mich drum. Ach so, die aber Tochter, ich bin ganz... Die Tochter wohnt bei dir mit in der Wohnung? Wer, die Tochter? Die Tochter, ja. Ja. Und die kriegt das dann auch alles so mit? Ja, also die Sexspiele nicht, nee. Aber... so, dass ich also dann am Wochenende leide ich dann immer und zerfließ vor Selbstmitleid. Ist denn dein Schlafzimmer Wand an Wand mit seinem Schlafzimmer? Nein, da ist eigentlich das Kinderzimmer, aber da kann man sich, ich habe im Wohnzimmer wir haben nur 2 Zimmer, und wenn meine Tochter ist meistens nicht da, dann kann man also sich da besser hinlegen. Ich schlafe in so einem Schrankbett. Das heißt, wenn sie zu Hause wäre, die Tochter, würde sie das auch hören? Ja, das schon. Das schon. Hilfst du dem auch noch irgendwie im Haushalt? Oder ja, also ich mache komplett, ich wasche, ich bügel, ich mache ihm also alles schnuckelig, so alles sauber, ich bin sehr pingelig und mache allerdings auch mir selber, also ich mache das nicht nur für ihn, sondern wenn ich also am Wochenende, wenn er dann mit der Frau zusammen war und montags dann, und ich sehe dann montags einen Waschlappen am Waschbecken und Zahnbürste und ja, und Haare von der Frau überall im Badezimmer oder Spuren im Bett, dann bin ich also wie von einer Tarantel gestochen und ziehe das Bett ab. Und wie ist die Stimmung da zwischen euch beiden? Ja, der ist ja dann arbeiten und abends ist wieder so. Das ist wenn der Mensch, ganz normale Alter. Regina, du bist schön dumm. Ja, das weiß ich. Du bist schön dumm. Du bist ja ein richtiges Sklavenhäschen für den. Ja. Du beziehst das Bett, du kuschelst, du hast Sex mit dem. Der macht mit dir seinen Meckes. Ja, aber meinst du, der empfindet gar nichts für mich? Doch, wahrscheinlich schon, aber der will dich nicht als feste Freundin haben, wie er es ja auch offen sagt. Das muss man ihm ja zumindest zugestehen. Ja. Derjenige, der da Konsequenzen ziehen müsste, bist du. Ja, du, aber du, was müsste ich denn dann machen? Müsste ich sagen, so jetzt ist Schluss für alle Zeit, ich guck dich nicht mehr mit Po an? Eigentlich ja. Mhm. Eigentlich ja. Wenn man wirklich jemanden tief liebt, das tust du, ne? Ja. Und mit jemandem wirklich zusammen sein möchte, kann man das eigentlich nicht dulden, was da läuft. Und um sich selbst zu schützen, das ist natürlich jetzt leicht gesagt, wo ihr in einem Haus wohnt, um sich selbst zu schützen, müsste man sich da zurückziehen, finde ich schon. Ja, aber was meinst du denn, was ist das von mir? Warum mache ich das nicht? Ich war also auch schon in psychiatrische Behandlung. Ich glaube, dass du wahrscheinlich das gar nicht aushältst ohne ihn. Nee, also wenn ich mir das fest vornehme, sobald er dann am nächsten Tag an der Tür klopft und ich sehe ihn, schmelze ich dahin wie eine Butterflocke. Ja. Und das genau nutzt er aus. Meinst du, der wüsste das? Ah, natürlich. Na klar weiß der, das hat er schon lange gewittert, dass er das genau das mit dir machen kann. Das hat er lange gewittert. Ja. Das hat er Oder meinst du, er wäre falsch? Ich meine, er ist insofern nicht falsch, weil er ja klar sagt, ich will ein freier Mann sein. Ja, ja. Ich meine. Aber ohne meine ich dann auch nicht. Ach, wahrscheinlich würde der sich dann irgendeinen anderen suchen. Ja, das kann natürlich auch sein. Das ist jetzt sehr hart, wenn ich dir das so ins Gesicht sage. Ja, aber vielleicht ist es. Ja. Die Situation ist für dich in der Tat schwierig, weil ihr so eng in einem Haus da zusammen wohnt. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich möchte es nicht mehr, und wenn du es glaubhaft sagst, da besteht natürlich auch noch die Chance, wenn der merkt, du meinst es wirklich ernst, dass er sich dann vielleicht auf dich konzentriert. Ich glaub's allerdings nicht. Nee. Wenn du dann aber wirklich den Strich ziehst unter die Geschichte, ist es natürlich für dich die Hölle. Ja. Du läufst ihm ständig über den Weg, du kriegst mit, wenn da die eine und die andere und noch eine Frau auftaucht, du hörst sogar, was da passiert, und du sitzt allein in deiner Wohnung. Ja, und dann verbringt er also auch immer die Wochenenden, ja, so also mit der Frau und geht dann also auch aus, sag ich mal, in Diskotheken oder in Lokalen oder so. Das macht er ja mit mir nicht, aber mit mir ist er in Urlaub gefahren. Mhm. Ja, der macht es sich bequem, das ist wie so ein Pascha. Ja, wie ein Pascha. Ne, der hat da seine Frau, die funktionieren für den Bereich und die. Ja, aber kann man denn als Mann, sagen wir mal, der ist ja samstags morgens mit mir zusammen und sagen wir mal, er schläft mit mir und Samstagabend ist eine andere im Bett und dann schläft er mit der. Mhm, geht alles. Geht alles. Geht alles. Es geht in dem Moment, wo du selbst oder wenn diese Person nicht eine Person wirklich tief liebt, dann geht das. Dann macht man es sich nett. Wie alt ist der eigentlich? Der ist 52. 52, ja. Der lässt es krachen. Ja, der lässt es krachen. Mhm. Also vier Jahre machst du das schon mit. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Und als zum ersten Mal eine Frau auftauchte. Da war ich schon eifersüchtig. Und dann hat er immer gesagt, er möchte ein freier Mann sein. Mhm. Und ich soll mir keinen Kopf machen. Ich soll einfach den Spaß hinnehmen. Er will Spaß, ja. Was sagt er denn, was er für dich fühlt? Ja, er hält mich gern so. Gute Nachbarin. Ach so, er sagt auch nicht, ich liebe dich. Nee. Das musst du ihm wiederum hoch anrechnen, dass er dich nicht hinhält. Nee, das macht er nicht. Ist aber der Sex? Er weiß aber auch, dass ich ihn liebe. Ja, das weiß er, klar. Dann müsste er, finde ich, so fair sein und sagen, so, guck mal, müsste einen Riegel vorsetzen irgendwie. Ja, aber du müsstest auch so stark sein. Du bist eine erfahrene, erwachsene Frau, zu sagen, Junge, so nicht. So mache ich das nicht. Würdest du einen Schlüssel abgeben? Ich habe auch einen Schlüssel. Ja, würde ich machen. Ja. Weil da bilde ich mir auch noch was drauf ein. Ja, ich würde jetzt alles versuchen runterzufahren. Mhm. War denn der Sex, findest du es gut mit dem? Ja. Das schon. Mhm. Aber ich habe auch den Eindruck, bei mir lässt er sich fallen. Ich bin so die Mutter, die Schwester und ab und zu mal eine Geliebte so. Und irgendwie bei mir lässt er sich fallen. Bei den anderen lässt er richtig einen Gigolo raushängen. Regina, es ist keine gute Beziehung für dich. Mhm. Ich glaube nicht, dass du dir Gutes damit tust. Alles klar. Versuche radikal Schluss zu machen. Ja gut, danke du. Viel Glück und alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik. Patricia Unger, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Verrat. Wer von euch ist schon mal bitter verraten worden von einem anderen Menschen? Und ich möchte natürlich auch gerne mit Verrätern sprechen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder mailen. domian@wdr.de. Um 1 Uhr sind wir morgen da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis dahin. Bye-bye.